Kundgabe 3696. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.02.1946. Verstoß gegen die ewige Ordnung. Versuchungen. So ihr voll ernstlich bemüht seid, nach meinem euch kundgegebenen Willen zu leben, werdet ihr euch immer im Zustand der Seelennot befinden, so ihr gefehlt habt. So ihr gegen mein Liebegebot verstoßen habt. Und das sei euch das untrügliche Zeichen, dass ihr zurückkehren müsset in meine ewige Ordnung, um wieder zum inneren Frieden zu gelangen. Nur Liebeswirken ist meine Ordnung, und jede Lieblosigkeit ihr zuwidergerichtet. Ein liebendes und daher stets meine Gebote erfüllendes Herz ist nicht unruhig oder verzagt, denn es findet seine Ruhe in mir. Und es kann aus der ewigen Ordnung nicht heraustreten, also lieblos handeln. Doch an Versuchungen wird es auch ihm nicht mangeln. Ist doch mein Gegner stets bemüht, Unordnung hineinzubringen, wo Ordnung herrschet. Unfrieden in ein friedvolles Herz zu streuen und es seiner Kraft zu berauben durch Beeinflussung seines Willens und Denkens. Und diesen Versuchungen muss hartnäckig Widerstand geleistet werden. Es darf der Versucher nicht triumphieren, sondern der Mensch soll den Triumph davon tragen, indem er sich nicht hinreißen lässet zu lieblosem Handeln, Worten und Gedanken. Es ist dies ein schwerer Kampf dem Versucher gegenüber, doch mit meiner Hilfe leicht zu bestehen. Immer muss die Kraft der Liebe stärker sein und Widerstand leisten. Immer muss die Seelenstärke zum Vorschein kommen, wo die körperliche Schwäche erkennbar ist. Es muss durch innigen Anruf der Mensch sich mir übergeben, dass ich nun seine Sache vertrete und er jeder Verantwortung enthoben ist. Es darf der Mensch mich nicht vergessen. Er muss in geistiger und irdischer Drangsal meiner gedenken, auf dass ich dann alles regeln kann, was ihn bedrückt, was ihm widerfährt und er also nimmermehr dem Versucher zu erliegen braucht. Ihr, meine Diener auf Erden, werdet oft geprüft und müsset standhalten, wollet ihr vorwärts schreiten. Ihr werdet Klippen umgehen müssen und viel Kraft benötigen. Doch so ihr wollet, steht euch auch meine Kraft zur Verfügung. Nur vergesset meiner nicht. Lasset es nicht zu, dass der Versucher mich verdränge. Denn euer Wille ist ausschlaggebend, wer von euch Besitz ergreifet. Gebet ihm nicht das Vorrecht, sondern stellt euch allzeit neben mich. Und er wird fliehen von euch, weil er meine Gegenwart nicht verträgt. So ihr aber schwach werdet, hat er Gewalt über euch, und er ruhet nicht eher, bis ihr einen Verstoß gegen die ewige Ordnung begangen habt, bis ihr gefallen seid und nun wieder Kraft benötigt, euch zu erheben. Ich zürne euch nicht, doch ich warne euch, denn viel Kraft geht euch verloren, die ihr entweder nicht anfordert oder sie benötigt, um wieder in die alte Ordnung einzutreten, die ihr aber zum Aufstieg nützen könntet, so ihr nicht gefallen wäret. Darum bleibet stark im Geist, lasset nicht den Widersacher Macht gewinnen über euch, haltet euch allzeit an mich, und ich führe euch unbeschadet an eurer Seele durch alle Versuchungen, denn so ihr mit mir kämpfet, werdet ihr jeden Kampf bestehen. Amen.